Nun danke alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen nahm und selig viel zu gut bis hierher hat's getan. Der ewig reiche Gott woll uns in diesem Leben ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben und uns in seiner Gnade erhalten fort und fort und uns aus aller Not erlösen hier und dort. Lob er uns, preis sei Gott, dem Vater und dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist im höchsten Himmelsthrone. Herr, der dreieinige Gott bleibt, wie er ewig war, unendlich groß und gut. Lob sei ihm immer.